die braut von messina oder die feindlichen brüder ein trauerspiel mit chören von friedrich von schiller vierter aufzug achter bis zehnter auftritt diese LibriVox aufnahme ist in öffentlichem besitz achter auftritt don cesar der chor don cesar gefaßter das recht des herrschers üb ich aus zum letztenmal dem grab zu übergeben diesen teuren leib denn dieses ist der toten letzte herrlichkeit vernehmt denn meines willens ernstlichen beschluß und wie ich's euch gebiete also übt es aus genau euch ist in frischem angedenken noch das ernste amt denn nicht von langen zeiten ist's daß ihr zur gruft begleitet eures fürsten leib die totenklage ist in diesen mauern kaum verhallt und eine leiche drängt die andre fort ins grab daß eine fackel an der andern sich anzünden auf der treppe stufen sich der zug der klagemänner fast begegnen mag so ordnet denn ein feierlich begräbnisfest in dieses schlosses kirche die des vaters staub verwahrt geräuschlos bei verschloßnen pforten an und alles werde wie es damals war vollbracht chor mit schnellen händen soll dies werk bereitet sein o herr denn aufgerichtet steht der katafalk ein denkmal jener ernsten festlichkeit noch da und an den bau des todes rührte keine hand don cesar das war kein glücklich zeichen daß des grabes mund geöffnet blieb im hause der lebendigen wie kam's daß man das unglückselige gerüst nicht nach vollbrachtem dienste alsobald zerbrach chor die not der zeiten und der jammervolle zwist der gleich nachher messina feindlich teilend sich entflammt zog unsere augen von den toten ab und öde blieb verschlossen dieses heiligtum don cesar ans werk denn eilet ungesäumt noch diese nacht vollende sich das mitternächtliche geschäft die nächste sonne finde von verbrechen rein das haus und leuchte einem fröhlichern geschlecht der zweite chor entfernt sich mit don manuels leichnam erster chor soll ich der mönche fromme brüderschaft hieher berufen daß sie nach der kirche altem brauch das seelenamt verwalte und mit heil'gem lied zur ew'gen ruh einsegne den begrabenen don cesar ihr frommes lied mag fort und fort an unserm grab auf ew'ge zeiten schallen bei der kerze schein doch heute nicht bedarf es ihres reinen amts der blut'ge mord verscheucht das heilige chor beschließe nichts gewaltsam blutiges o herr wider dich selber wütend mit verzweiflungstat denn auf der welt lebt niemand der dich strafen kann und fromme büßung kauft den zorn des himmels ab don cesar nicht auf der welt lebt wer mich richtend strafen kann drum muß ich selber an mir selber es vollziehn bußfert'ge sühne weiß ich nimmt der himmel an doch nur mit blute büßt sich ab der blut'ge mord chor des jammers fluten die auf dieses haus gestürmt ziemt dir zu brechen nicht zu häufen leid auf leid don cesar den alten fluch des hauses lös ich sterbend auf der freie tod nur bricht die kette des geschicks chor zum herrn bist du dich schuldig dem verwaisten land weil du des andern herrscherhauptes uns beraubt don cesar zuerst den todesgöttern zahl ich meine schuld ein andrer gott mag sorgen für die lebenden chor soweit die sonne leuchtet ist die hoffnung auch nur von dem tod gewinnt sich nichts bedenk es wohl don cesar du selbst bedenke schweigend deine dienerpflicht mich laß dem geist gehorchen der mich furchtbar treibt denn in das innre kann kein glücklicher mir schaun und ehrst du fürchtend auch den herrscher nicht in mir den verbrecher fürchte den der flüche schwerster drückt das haupt verehre des unglücklichen das auch den göttern heilig ist wer das erfuhr was ich erleide und im busen fühle gibt keinem irdischen mehr rechenschaft neunter auftritt donna isabella don cesar der chor isabella kommt mit zögernden schritten und wirft unschlüssige blicke auf don cesar endlich tritt sie ihm näher und spricht mit gefaßtem ton dich sollten meine augen nicht mehr schauen so hatt ich's mir in meinem schmerz gelobt doch in die luft verwehen die entschlüsse die eine mutter unnatürlich wütend wider des herzens stimme faßt mein sohn mich treibt ein unglückseliges gerücht aus meines schmerzens öden wohnungen hervor soll ich ihm glauben ist es wahr daß mir ein tag zwei söhne rauben soll chor entschlossen siehst du ihn festen muts hinabzugehen mit freiem schritte zu des todes traurigen toren erprobe du jetzt die kraft des bluts die gewalt der rührenden mutterbitte meine worte hab ich umsonst verloren isabella ich rufe die verwünschungen zurück die ich im blinden wahnsinn der verzweiflung auf dein geliebtes haupt herunterrief eine mutter kann des eignen busens kind das sie mit schmerz geboren nicht verfluchen nicht hört der himmel solche sündige gebete schwer von tränen fallen sie zurück von seinem leuchtenden gewölbe lebe mein sohn ich will den mörder lieber sehn des einen kindes als um beide weinen don cesar nicht wohl bedenkst du mutter was du wünschest dir selbst und mir mein platz kann nicht mehr sein bei den lebendigen. Ja, könntest du des mörders gottverhaßten anblick auch ertragen, mutter, ich ertrüge nicht den stummen vorwurf deines ew'gen grams. Isabella. Kein Vorwurf soll dich kränken, keine laute noch stumme Klage in das Herz dir schneiden. In milder Wehmut wird der Schmerz sich lösen. Gemeinsam trauernd wollen wir das Unglück beweinen und bedecken das Verbrechen. Don Cesar faßt ihre Hand mit sanfter Stimme. Das wirst du, Mutter, also wird's geschehn. In milder Wehmut wird dein Schmerz sich lösen. Dann, Mutter, wenn ein Totenmal den Mörder zugleich mit dem Gemordeten umschließt, ein Stein sich wölbet über beider Staube, dann wird der Fluch entwaffnet sein, dann wirst du deine Söhne nicht mehr unterscheiden, die Tränen, die dein schönes Auge weint, sie werden einem wie dem andern gelten. Ein mächtiger Vermittler ist der Tod. Da löschen alle Zornesflammen aus, der Hass versöhnt sich und das schöne Mitleid neigt sich ein weinend Schwesterbild mit sanft anschmiegender Umarmung auf die Urne. Drum, Mutter, wehre du mir nicht, dass ich hinuntersteige und den Fluch versöhne. Isabella. Reich ist die Christenheit an Gnadenbildern, zu denen wallend ein gequältes Herz kann Ruhe finden. Manche schwere Bürde ward abgeworfen in Lorettos Haus und segensvolle Himmelskraft umweht das heilge Grab, das alle Welt entsündigt. Viel kräftig auch ist das Gebet der Frommen. Sie haben reichen Vorrat an Verdienst, und auf der Stelle, wo ein Mord geschah, kann sich ein Tempel reinigend erheben. Don Cesar. Wohl lässt der Pfeil sich aus dem Herzen ziehn, doch nie wird das Verletzte mehr gesunden. Lebe, wer's kann, ein Leben der Zerknirschung mit strengen Bußkasteiungen allmählich abschöpfend eine ew'ge Schuld. Ich kann nicht leben, Mutter, mit gebrochnem Herzen. Aufblicken muss ich freudig zu den Frohen und in den Äther greifen über mir mit freiem Geist. Der Neid vergiftete mein Leben, da wir noch deine Liebe gleich geteilt. Denkst du, dass ich den Vorzug werde tragen, den ihm dein Schmerz gegeben über mich? Der Tod hat eine reinigende Kraft in seinem unvergänglichen Palaste, zu echter Tugend, reinem Diamant, das Sterbliche zu läutern und die Flecken der mangelhaften Menschheit zu verzehren. Weit, wie die Sterne abstehen von der Erde, wird er erhaben stehen über mir. Und hat der alte Neid uns in dem Leben getrennt, da wir noch gleiche Brüder waren, so wird er rastlos mir das herz zernagen nun er das ewige mir abgewann und jenseits alles wettstreits wie ein gott in der erinnerung der menschen wandelt isabella o hab ich euch nur darum nach messina gerufen um euch beide zu begraben euch zu versöhnen rief ich euch hieher und ein verderblich schicksal kehret all mein hoffen in sein gegenteil mir um don cesar schilt nicht den ausgang mutter es erfüllt sich alles was versprochen ward wir zogen ein mit friedenshoffnungen in diese tore und friedlich werden wir zusammen ruhn versöhnt auf ewig in dem haus des todes isabella lebe mein sohn laß deine mutter nicht freundlos im land der fremdlinge zurück rohherziger verhöhnung preisgegeben weil sie der söhne kraft nicht mehr beschützt don cesar wenn alle welt dich herzlos kalt verhöhnt so flüchte du dich hin zu unserm grabe und rufe deiner söhne gottheit an denn götter sind wir dann wir hören dich und wie des himmels zwillinge dem schiffer ein leuchtend sternbild wollen wir mit trost dir nahe sein und deine seele stärken isabella lebe mein sohn für deine mutter lebe ich kann's nicht tragen alles zu verlieren sie schlingt ihre arme mit leidenschaftlicher heftigkeit um ihn er macht sich sanft von ihr los und reicht ihr die hand mit abgewandtem gesicht don cesar leb wohl isabella ach wohl erfahr ich's schmerzlich fühlend nun daß nichts die mutter über dich vermag gibt's keine andere stimme welche dir zum herzen mächt'ger als die meine dringt sie geht nach dem eingang der szene komm meine tochter wenn der tote bruder ihn so gewaltig nachzieht in die gruft so mag vielleicht die schwester die geliebte mit schöner lebenshoffnung zauberschein zurück ihn locken in das licht der sonne zehnter auftritt beatrice erscheint am eingange der szene donna isabella don cesar und der chor don cesar bei ihrem anblick heftig bewegt sich verhüllend o mutter mutter was ersannest du isabella führt sie vorwärts die mutter hat umsonst zu ihm gefleht beschwöre du erfleh ihn daß er lebe don cesar arglist'ge mutter also prüfst du mich in neuen kampf willst du zurück mich stürzen das licht der sonne mir noch teuer machen auf meinem wege zu der ew'gen nacht da steht der holde lebensengel mächtig vor mir und tausend blumen schüttet er und tausend goldne früchte lebenduftend aus reichem füllhorn strömend vor mir aus das herz geht auf im warmen strahl der sonne und neu erwacht in der erstorbnen brust die hoffnung wieder und die lebenslust isabella fleh ihn, dich oder niemand wird er hören, daß er den stab nicht raube dir und mir. Beatrice: ein opfer fordert der geliebte todte, es soll ihm werden, mutter, aber mich laß dieses opfer sein. Dem tode war ich geweiht, eh ich das leben sah, mich fordert der fluch, der dieses haus verfolgt, und raub am himmel ist das leben, das ich lebe. Ich bin's, die ihn gemordet, eures streits entschlafne furien geweckt, mir gebührt es, seine mahnen zu versöhnen. Chor: o jammervolle mutter, hin zum tod drängen sich eifernd alle deine kinder und lassen dich allein verlassen stehen im freudlos öden liebeleeren leben. Beatrice: du bruder, rette dein geliebtes haupt, für deine mutter lebe, sie bedarf des sohns, erst heute fand sie eine tochter und leicht entbehrt sie, was sie nie besaß. Don Cesar mit tief verwundeter seele: wir mögen leben, mutter, oder sterben, wenn sie nur dem geliebten sich vereinigt. Beatrice: beneidest du des bruders toten staub? Don Cesar: er lebt in deinem schmerz ein selig leben, ich werde ewig tot sein bei den toten. Beatrice: o bruder! Don Cesar mit dem ausdruck der heftigsten leidenschaft: schwester, weinest du um mich? Beatrice: lebe für unsere mutter! Don Cesar läßt ihre hand los, zurücktretend: für die mutter? Beatrice neigt sich an seine brust: lebe für sie und tröste deine schwester. Chor: sie hat gesiegt, dem rührenden flehen der schwester konnt er nicht widerstehen. Trostlose mutter, gib raum der hoffnung, er erwählt das leben, dir bleibt dein sohn. In diesem augenblick läßt sich ein Chorgesang hören, die Flügeltüre wird geöffnet, man sieht in der Kirche den Katafalk aufgerichtet und den Sarg von Kandelabern umgeben. Don Cesar gegen den Sarg gewendet: nein, Bruder, nicht dein Opfer will ich dir entziehen. Deine Stimme aus dem Sarg ruft mächt'ger dringend als der Mutter Tränen und mächt'ger als der Liebe flehn. Ich halte in meinen Armen, was das irdsche Leben zu einem Los der Götter machen kann. Doch ich, der Mörder, sollte glücklich sein und deine heil'ge Unschuld ungerächet im tiefen Grabe liegen. Das verhüte der allgerechte Lenker unserer Tage, dass solche Teilung sei in seiner Welt. Die Tränen sah ich, die auch mir geflossen, befriedigt ist mein Herz, ich folge dir. Er durchsticht sich mit einem Dolch und gleitet sterbend an seiner Schwester nieder, die sich der Mutter in die Arme wirft. Chor nach einem tiefen Schweigen: erschüttert steh ich, weiß nicht, ob ich ihn bejammern oder preisen soll sein Los. dies eine fühl ich und erkenn es klar: Das Leben ist der güter höchstes nicht, der übel größtes aber ist die Schuld. Die Braut von Messina oder Die feindlichen Brüder von Friedrich von Schiller